Außerdem hatte Beth Welpenunterlagen zum Toilettentraining besorgt. Ein Hundebett, drei Kauspielzeuge, das Gequietsche von zweien davon konnte einen kirre machen und zudem einen Kinderlaufstall, damit die Kleine nachts nicht herumwandere, sagte sie. Meine Güte, Bethy, der Laufstall muss ein Vermögen gekostet haben. Gab's bei Target im Angebot, sagte sie und bügelte seinen Einwand auf altbekannte Weise ab. Keine Kosten für dich, geht alles auf mich. Und wo ich dir jetzt all die schönen Sachen besorgt habe, soll ich sie da immer noch mitnehmen? Wenn ja, dann musst aber du alles zurückbringen. Von seiner Schwester übertölpelt zu werden, war für Lloyd nichts Neues. Ich lasse es auf einen Versuch ankommen. Finde es aber ganz und gar nicht gut, dass man mir einfach so eine Verantwortung aufhalst. Du warst schon immer so eigenmächtig. Ja, sagte sie, ohne Mutter und mit einem Vater, der zwar nur als funktionaler Alkoholiker galt, aber im Grunde ein hoffnungsloser Säufer war, musste ich das sein. Und wie steht's jetzt mit einem Hashbrown? Wie du meinst. Hat sie schon auf den Teppich gepinkelt? Nein. Wird sie schon noch? Irgendwie klang bei Beth da ein fröhlicher Unterton mit. Hast du schon einen Namen für sie? Wenn ich ihr einen Namen gebe, gehört sie mir, dachte Lloyd. Nur befürchtete er, dass sie ihm schon längst gehörte, nämlich seit jenem ersten zaghaften Handlecken. Auf die gleiche Weise, wie ihm Marion seit ihrem ersten Kuss gehört hatte. Ach, wieder so ein dämlicher Vergleich, aber man konnte eben nicht steuern, wie das Gehirn die Dinge einsortierte. Das ging genauso wenig wie Träume im Griff zu haben. Lori. Warum ausgerechnet Lori? Keine Ahnung, ist mir so eingefallen. Na, sagte sie, klingt doch gut. Lori folgte ihnen in die Küche, im Watschelgang. Lloyd legte den weißen Flauschteppich mit Welpenunterlagen aus und baute im Schlafzimmer den Laufstall auf, wobei er sich natürlich die Finger einklemmte. Danach ging er ins Arbeitszimmer, fuhr den Computer hoch und machte sich daran, sich im Internet einen Artikel unter dem Titel »Ein Welpe zieht ein« durchzulesen. Er war gerade bis zur Hälfte gelangt, da bemerkte er, dass Lori zu seinen Füßen saß und zu ihm hochguckte. Er stand auf, um ihr Futter zu geben, und im Durchgang zwischen Wohnzimmer und Küche stieß er auf eine Pinkelpfütze, keine zwei Handbreit von der nächsten Welpenunterlage entfernt. Er packte Lori, drückte sie neben die Lache und sagte, »Hier nicht!« Dann setzte er sie auf eine der makellosen Welpenunterlagen, »Hier schon!« Sie sah ihn an, vollführte dann bis in die Küche ihr Welpenwatscheln, ließ sich bäuchlings neben dem Herd nieder, legte die Schnauze auf eine Pfote und beobachtete ihn. Lloyd riss ein paar Blätter von der Haushaltsrolle ab. Er konnte sich gut vorstellen, dass er die nächste Woche oder so eine Menge davon verbrauchen würde. Nachdem er die Lache aufgewischt hatte, eine ganz kleine nur immerhin, maß er eine Vierteltasse Welpenfutter in eine Frühstücksschüssel ab, die empfohlene Dosierung laut »Ein Welpe zieht ein« und hob Joghurt unter. Die Kleine langte ohne große Aufforderung tüchtig zu. Während er ihr beim Fressen zusah, klingelte das Telefon. Es war Beth, die ihn von einer Raststätte aus anrief, irgendwo an der hintersten Alligator Alley. »Du solltest mit ihr zum Tierarzt gehen«, sagte sie, »habe ich vergessen, dir zu sagen.« »Ich weiß, Bethy.« Das stand auch in »Ein Welpe zieht ein«. Sie fuhr fort, als hätte er nichts gesagt, auch so eine wohlbekannte Unart. »Sie wird wahrscheinlich Vitamine brauchen und ganz bestimmt ein Medikament gegen Herzwürmer, auch was gegen Flöhe und Zecken. Da gibt's irgend so eine Pille, die man ins Futter tut. Außerdem muss sie wohl kastriert werden oder sterilisiert, du weißt schon, aber vermutlich noch nicht in den ersten Monaten.« »Ja«, sagte er, »wenn ich sie behalte.« Lori hatte aufgefressen und zog tapsig ins Wohnzimmer ab. Der volle Bauch betonte den Watschelgang, auf Lloyd wirkte sie wie leicht betrunken. »Vergiss nicht, sie spazieren zu führen.« »Stimmt.« Und zwar alle 4 Stunden laut »Ein Welpe zieht ein«, was lächerlich war. Er hatte nicht die leiseste Absicht, mit dem Eindringling nachts um 2 Gassi zu gehen. Gedankenlesen war ein weiterer Wesenszug seiner Schwester. Du denkst wahrscheinlich gerade, dass dir mitten in der Nacht aufzustehen nicht in die Tüte kommt. Ja, ist mir kurz durch den Kopf gegangen. Sie ignorierte das, wie nur Bethy es schaffte. Aber wenn das mit der Schlaflosigkeit seit Marians Tod stimmt, dann sollte die Strapaze nicht allzu groß sein. Wie überaus verständnisvoll und fürsorglich von dir. Schau einfach, wie's läuft. Mehr will ich nicht. Gib der Kleinen eine Chance. Sie hielt inne. Ich mach mir Sorgen um dich, Lloyd. Ich habe nicht umsonst 40 Jahre lang in einer Versicherung gearbeitet und kann dir sagen, dass Männer in deinem Alter nach dem Tod des Ehepartners einem erhöhten Krankheitsrisiko unterliegen und Todesrisiko natürlich auch. Dazu sagte er nichts. Wirst du? Werde ich was? Als ob er das nicht wüsste. Ihr eine Chance geben,